Der Innovationspodcast der IHK. Manuelle Fertigung ist innovativ. Heinz-Jürgen Gerdes von Coastland Wohl in Zetel zu Gast im Innovationspodcast der IHK. Herzlich willkommen und moin zum Innovationspodcast der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer. Wir sind das Innovationsteam für Innovationsförderung und Wissenstransfer. Ich bin Monika Kretschmer und mein Kollege Jörg Wilke ist auch wieder dabei. Hallo Jörg. Hallo Monika. In diesem Podcast stellen wir Ihnen innovative Firmen, Erfinder und Erfinderinnen, Start-up-Unternehmen mit innovativen Ideen und spannenden Innovationsthemen aus dem Nordwesten vor und gehen der Frage nach, wie kommt das Neue eigentlich auf die Welt? In unserem heutigen Podcast sprechen wir über manuelle Fertigung und warum diese trotzdem oder gerade deshalb eine innovative Idee ist. Unser heutiger Gast ist Heinz-Jürgen Gerdes, Inhaber und Geschäftsführer von der Firma Coastland Wool in Zetel, einer friesischen Wollweberei. Herzlich willkommen, Herr Gerdes. Schön, dass Sie da sind. Ja, moin. Herr Gerdes, wir sind ja im Austausch mit den Wirtschaftsförderungen des Oldenburger Landes und da habe ich Anfang des Jahres von der Wirtschaftsförderung Friesland den spannenden Tipp bekommen, dass in Zetel bald eine Wollweberei aus einem alten Maschinenpark ihren Betrieb aufnimmt. Und ich solle unbedingt mal Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Und das habe ich dann ja auch gemacht und habe erst mit Ihrer Frau gesprochen. Und sie sagte dann auch, ich müsse unbedingt mit Ihnen, Herr Gerdes, sprechen. Und das habe ich ja dann auch gemacht. Und da habe ich dann erfahren, dass Sie ein ganz altes Handwerk, also eine industrielle Wollweberei, wiederbelebt haben. Bitte beschreiben Sie doch mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wie Ihr Unternehmen eigentlich geboren ist und welche Produkte Sie da herstellen. Okay, gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass Sie hier mal den Spot auf uns richten. Wir sind ja noch gar nicht so lange am Markt. Tatsächlich produzieren wir seit 6 Monaten. Und wie Sie es gesagt haben, wir haben die Maschinen einer alten Tuch- und Deckenfabrik übernommen. Die war in Bockhorn. Das ist in der Nähe von Varel. Und zu der Vorgeschichte kann ich gleich noch etwas sagen. Aber um Ihre Frage zu beantworten, wir sind tatsächlich eine Wollweberei mit maschineller Fertigung, also keine Handweberei. Wir haben alte Maschinen und auf den ersten Blick könnte man sagen, das wirkt alles etwas antiquiert. Aber gerade beim Thema Wolldecken passt das perfekt. Wir haben also einen Maschinenpark wieder neu aufgebaut. Seit 6 Monaten produzieren wir Wolldecken und zunächst einmal klassische Wolldecken, aber wir wollen dieses ganze Produktsortiment natürlich auch etwas erweitern. Sie haben das gerade schon erwähnt, Herr Gerdes, dass Sie diesen Maschinenpark aus Bockhorn erstanden haben. Das heißt, wie war denn dieser Prozess? Wie kamen Sie denn da drauf, so einen Maschinenpark zu erstehen? Waren Sie auf der Suche danach oder wie ist das entstanden? Und jetzt ist ja Ihr Unternehmen nicht in Bockhorn, Sie haben es ja da nicht aufgebaut, sondern in Zetel. Wie hängt das zusammen? Wie war der Prozess? Also eigentlich ist das schon sehr zufällig entstanden. Wir haben eines schönen Sonntags in der Zeitung gelesen, dass es in unserem Nachbarort eine Wollweberei gab. Ich war der Meinung, die Gegend ganz gut zu kennen. Mir war die Firma nicht bekannt. Und wir waren also wirklich erstaunt, dass es diese Wollweberei gegeben hatte. Und in der Zeitung stand jetzt, die war zum Ende gekommen. Die Maschinen sollten in einer Online-Auktion verkauft werden. Alle Versuche, das vorher noch zu retten durch den damaligen Besitzer, den Bauunternehmer Jörn Lubitz, waren gescheitert. Und ich weiß nicht, das können vielleicht viele nachempfinden. Das war so zum 50. Mal gefühlt die Geschichte, irgendetwas Tolles, qualitativ Hochwertiges, Substanzielles ist am Ende und geht weg. Ja, und das hat bei uns den Impuls ausgelöst zu sagen, das kann doch gar nicht sein, dass wir uns das nicht vorher mal angucken, um zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Wir haben Kontakt aufgenommen und hatten noch am gleichen Tag einen Termin. Mhm. Und haben uns das Ganze angeschaut und ab dieser Sekunde kam der Stein ins Rollen. Ja, also eine Sekunde, die wahrscheinlich auch Ihr Leben verändert hat. Kann man so sagen. Ja, da können wir gleich noch mal ein bisschen näher drüber sprechen. Jetzt sind Sie in Zetel ja an einer ganz besonderen Adresse gelandet. Da gibt es ja so eine kleine, schöne Geschichte dazu. Vielleicht mögen Sie da was dazu sagen. Ja, vielleicht noch kurz, um das einordnen zu können. Wir haben uns also dann entschieden, diese Maschinen zu kaufen. Und da wir nicht aus der Wolle kommen und von der ganzen Materie, also nur, sagen wir mal, in einigen Teilbereichen uns überhaupt ein Bild machen konnten, war das für uns natürlich auch irgendwo echtes Neuland. Und glücklicherweise haben wir sehr schnell in den ersten Tagen Partner gefunden, die kommen tatsächlich aus dem Wollhandel. Die sind also seit Jahrzehnten in dieser Materie. Das fanden wir natürlich klasse und wir haben uns relativ schnell darauf verständigen können, dass wir das gemeinsam machen. Das heißt, für uns war jetzt die ideale Voraussetzung gegeben, die Kompetenz aus der Wolle zu haben. Wir kommen sehr stark vom Thema Marke, aber mein erster Beruf war tatsächlich Werkzeugmacher im Textilmaschinenbau und diese ganzen Maschinen waren mir auf eine Art total vertraut. Also ich hatte da keine Berührungsängste und das war mal die Voraussetzung. Und mit dieser Story sind wir hier in die Zeitung gegangen, weil wir hatten natürlich jetzt die Maschinen, aber keinen Ort, wo wir sie aufstellen können, weil es war natürlich so, es war klar, die Firma wurde abgebaut und wir mussten mit den Maschinen umziehen, haben dann in der Zeitung ganz klar aufgerufen zu sagen, wir suchen eine Halle, hatten nach einer Woche tatsächlich eine wirklich schon, kann man sagen, sehr, sehr fundierte In-Aussicht-Stellung, die dann auch in einer Woche später schon zum Handschlag führte und ausgerechnet in der Weberstraße in Zetel. Das ist natürlich ein, wenn man schon eine Weberei aufmachen will, kann man sich nicht mehr wünschen. Ne? Ja, das klingt ja fast märchenhaft, wenn man das hört, vor allen Dingen, wo man doch immer hört, Bürokratie und Genehmigungsverfahren und alles läuft so langsam, aber da hat ja alles mal ziemlich schnell gepasst und es ist so richtig ins Rollen gekommen. Also das gehört ein bisschen zum ganzen, zu unserer ganzen Geschichte dazu, dass wir das Gefühl haben, ob das Politik war oder eben andere Handwerker, die uns geholfen haben oder unsere heutigen Vermieter, die gesagt haben, das passt perfekt in unsere Halle. Also wir haben eigentlich die ganze Zeit Rückenwind bekommen, weil ich glaube, es geht vielen Menschen so, dieses immer geht etwas weg, was einem auf eine Art vertraut ist oder am Herzen liegt. Ich glaube, das geht uns allen, ehrlich gesagt, an die Nerven und an die Nieren. Und wenn man dann mal das andere macht und erhält das, merkt man, wie viel Zuspruch und Unterstützung man bekommt. Mhm. Also da sind wir wirklich unglaublich mit Rückenwind ausgestattet worden. Das ist ja auch etwas, das so Wurzeln aufzeigt. Und wenn es dann die Weberstraße geworden ist, dann scheint es da ja auch spezielle Wurzeln schon in der Geschichte gegeben zu haben. Ja, Zetel ist ein kleiner Ort, den man heute natürlich nicht mehr ansieht, dass er im Textilbereich so eine Geschichte hatte. Aber im Gemeindewappen ist heute noch das Weberschiffchen drin. Also das wäre für Insider mal ein Hinweis, dass es da was gegeben haben muss. Und es gab 1790 500 Webstühle in diesem kleinen Ort und in den 60er Jahren noch 4 Webereien mit über 300 Webmaschinen. Also das ist für einen Ort, der vielleicht 5.000, 6.000 Einwohner zu der Zeit hatte, natürlich enorm. Dann ist ja wahrscheinlich jede Familie irgendwie auch mit der Weber-Geschichte verbunden. Irgendwie involviert. Und interessant ist aber, dass wir im Jahre 2021 glauben, das ist so ein typischer Straßenname, Färberstraße, Weberstraße. Also ne, was bleibt über von dieser Industrie? Dann bestenfalls der Straßenname, aber ne, jüngere Menschen können damit nichts mehr verbinden. Die Älteren sagen aber natürlich, hier hab ich in meiner Jugend die Ausbildung gemacht in der Weberei oder meine Eltern, Großeltern haben alle da gearbeitet. Und dann merkt man, wie verwurzelt das Thema ist. Das ist ja ein schönes Narrativ, um mit Stefan Zweig zu sprechen. Eine Sternstunde der Menschheit, in der Sie in der glücklichen Sekunde alles gefunden haben und ein schöner Ort. Absolut. Im Zeitalter von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz ist natürlich die Weiterverwendung von alten Maschinen eher ungewöhnlich. Und wie sehen Sie das im Kontext der Diskussion, wie sich Technik heute präsentiert? Sie hatten es ja eben schon angedeutet, der Wert von Handwerk und alten Gerätschaften. Also das ist natürlich ein interessantes Thema. Und viele haben uns auch gesagt, mit diesen Maschinen kann man keinen Blumentopf gewinnen. Und das sagen natürlich genau die vielleicht selber schon entschieden haben, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren können. Und wenn ich Wettbewerb hier sage, dann meine ich auch mit den asiatischen Märkten, die enorme Mengen auswerfen und mit enormen Geschwindigkeiten arbeiten. Dann muss man natürlich sagen, ja, wenn man da seinen Wettbewerb sucht, wird man chancenlos sein. Das ist ganz klar. Wir haben das viel mehr als Nische gesehen. Und ich habe auch in der Qualität des Maschinenbaus wirklich Zukunft gesehen. Und unsere Partner, die nun wirklich sehr, sehr intensiv in der Wolle unterwegs sind, die sehen auch im Material und in diesem Markt eine Zukunft. Wir waren uns also einig, als Nische hat das Zukunft, auch mit diesen Maschinen. Es gibt eine Tendenz zum Retrofitting 4.0. Haben Sie darüber nachgedacht? Wie würden Sie das interpretieren? Also im Kontext von Digitalisierungsanforderungen, Ihre Maschinen zeitgemäß auszurüsten, umzurüsten? Ja, also natürlich haben wir darüber nachgedacht, aber vor allem muss man einfach vergegenwärtigen, unser Maschinenpark ist zunächst einmal komplett analog. Das kann sich in weiten Teilen kaum jemand vorstellen, wie konsequent analog das ist. Das heißt, unsere Webmaschinen, die werden von Lochkarten gesteuert, was auch eine Vorstufe der Digitalisierung ist. Ne? Das sozusagen binäre System ist da schon mal angelegt. Aber wir haben überhaupt keinen digitalen Zugriff auf den Maschinenpark, machen aber natürlich unsere Prozesse. Die ganze Organisation der Firma ist natürlich digital, weil wir kommen voll aus der Digitalisierung. Aber jetzt ist ja Ihre Frage, inwieweit macht das Sinn, die Digitalisierung sozusagen auf die analogen Maschinen zu übertragen? Tatsächlich kann ich mir das in einigen Bereichen als äußerst sinnvoll vorstellen, da wo es zum Beispiel um Energie geht, wie können wir unsere Maschinen optimieren. Aber in einigen Bereichen wird das keinen Sinn machen. Und das wird so ein bisschen das Thema der Zukunft sein. Das wollen wir auch gerne mit Hochschulen mal angehen. Wo macht Digitalisierung in so einem Prozess Sinn, um uns auch einfach besser und effektiver zu machen? Mhm. Kommen wir auf ein anderes, sehr aktuelles Thema, die CE-Kennzeichnung. Wenn man ältere Maschinen in den Verkehr bringt oder erstmals wieder in den Verkehr bringt und noch keine Pflicht für die Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung bestand, haben Sie da Schwierigkeiten erfahren? Ist das für Sie eine Herausforderung? Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung und deswegen war tatsächlich die allererste Maßnahme, bevor wir uns entschieden haben, das zu machen, mit der Berufsgenossenschaft auch zu sprechen und zu sagen, wenn wir diesen Weg gehen und wir stellen das Unternehmen nochmal wieder neu auf die Beine, wo sind da die roten Linien, wo müssen wir was machen, wo können wir noch wirklich den Anschluss an heutige Anforderungen schaffen oder wo gibt es auch wirklich schwierige Bereiche, das haben wir im Vorfeld diskutiert, weil da haben wir uns natürlich nichts vorgemacht. Aber man muss einfach sagen, der ganze Maschinenpark auf 1400 Quadratmetern ist überschaubar. Das ist also keine unlösbare Aufgabe. Und wir mussten sowieso sehr viel in Instandsetzung, Reparaturen in verschiedensten Bereichen investieren. Und dazu gehört natürlich auch das ganze Thema Sicherheit. Also da sind wir die ganze Zeit dran und glauben auch da, dass wir wirklich auf die Höhe der Zeit kommen. Herr Gerler, Sie hatten das ja eben schon angedeutet, dass die Konkurrenz und der große Markt im Bereich Textil in Asien besteht und jahrelang ja Unternehmen ihre Produktionsstätten auch ins Ausland und gerade in der Textilindustrie dann verlagert haben. Wir haben das Dilemma der Lieferketten, Abhängigkeit, sozialen Missstände im Ausland, gerade auch in der Textilbranche. Das scheint irgendwie logisch, die Produktion zurückzuholen. Und Sie haben ja gerade auch gesagt, Sie besetzen eine Nische. Welche Herausforderungen sehen Sie da speziell für Sie, für sich selbst, für Ihren Betrieb? Also Sie sprechen da natürlich ein riesiges Thema an. Und das, muss ich sagen, ist das, was uns als Gesellschafter dieser Firma auch alle eint. Wir sind der festen Überzeugung, dass es falsch ist, dass wir mit so einem tollen Material wie reiner Schurwolle, die kommt vom lebenden Schaf, ja, hat enorme Eigenschaften. Und wir haben in den, man kann ja durchaus sagen, letzten 200 Jahren enormes Know-how aufgebaut. Und das alles preiszugeben, sich davon zu verabschieden, halte ich für einen absolut groben Fehler. Und da sind wir uns zum Glück alle einig und das ist auch unsere Motivation, hier diese Nische zu besetzen. Ob wir damit die Textilindustrie wirklich graduell nochmal bewegen, ich wage das zu bezweifeln. Wir reden da von ganz anderen Dimensionen. Aber in unserem Bereich der Wolle denken wir, das ist genau die richtige Maßnahme. Was ist das denn für eine Nische? Also Sie haben auch gerade gesagt, die Wolle hat natürlich enorme Eigenschaften. Jetzt gibt es eine Bewegung, vieles eben pflanzlich herzustellen, ohne Tiereinsatz oder eben ja, immer noch aus irgendwelchen Kunstmaterialien, weil die einfach bisher günstig am Markt zu bekommen waren. Und da ist natürlich der Wettbewerb unheimlich groß. Also was sind denn für Sie aktuell die größten Herausforderungen in Ihrem Business? Sie sagten ja auch, Sie kommen zwar aus diesem Maschinenbau, Sie verstehen die Produktion, aber das Wollgeschäft war für Sie ja zunächst neu. Absolut. Wobei man sagen muss, ich bin gebürtig, das hört man vielleicht, vom Niederrhein. Und Sie konnten in meiner Jugend keine 3 Kilometer fahren, ohne nicht an einem textilverarbeitenden Betrieb vorbeizukommen. Und das war nicht nur dort so, dass es gibt viele Regionen, die genau diese Historie haben. Und natürlich wurde viel Leinen, Baumwolle verarbeitet, aber eben auch Schurwolle. Und wenn ich jetzt nur mal unsere Partner von der Wollzeit GmbH sehe, die alle noch in Bremen, in der Bremer Wollkämmerei gelernt haben, da reden wir über tausende Arbeitsplätze in diesem Bereich. Und Wolle, das war der größte Umschlagplatz, Wolle war ein Riesenthema. Heute ist die Wollfaser auf knapp 1% des ganzen Fasermarktes reduziert. Und die Gründe dafür liegen sicherlich nicht in der Qualität der Wolle oder in den Eigenschaften, sondern weil andere Materialien viel schneller und einfacher zu verarbeiten sind, gerade wenn sie synthetische Fasern sind. Die haben also die Wolle ganz stark verdrängt. Von der Qualität der Wolle her gibt es aber viele gute Gründe zu sagen, die ist zu erhalten und meiner Meinung nach viel intensiver zu nutzen. Mhm. Und wenn Sie das Tierwohl ansprechen, dann muss man sagen, also ich bin total begeistert von der Wolle, die kommt vom lebenden Tier. Wir haben Decken, die haben Wolle, so wie sie vom Schaf kommt, und wir waschen die nur vollkommen naturbelassene Wollen. Also ich bin nach wie vor völlig begeistert von dem Material. Wie viele Mitarbeiter sind denn jetzt bei Ihnen beschäftigt? Wenn Sie sagen, in Bremen gibt es da noch bei Ihrem Partner ganz viele Arbeitsplätze. Nein, Entschuldigung, das ist falsch verstanden. Es gab früher in der Bremer Wollkämmerei mehrere tausend Arbeitsplätze. Okay, und wie viele beschäftigen Sie jetzt selber bei sich? Und wie finden Sie denn Fachkräfte? Also gibt es denn den Beruf Weber, gibt es das noch in Deutschland? Und brauchen die Mitarbeiter diese Qualifikation? Oder welche Qualifikation müssen dann Ihre Mitarbeiter mitbringen? Also da sprechen Sie ein zentrales Thema an. Als wir diese Entscheidung getroffen haben, die Firma neu aufzubauen, waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des vorherigen Betriebs schon sozusagen arbeitslos, waren schon 6 Monate zu Hause und man kann das so sagen, waren komplett entwertet, was ihr Know-how angeht. Mhm. Weil hier finden sie natürlich keine alternative Weberei. Wir sind die einzige Wollweberei Norddeutschlands. Das hat uns auch kolossal angetrieben, zu sagen, es kann doch nicht sein, dass wir dieses Wissen und Know-how einfach nach Hause gehen lassen. Und hier muss man sagen, die Bereitschaft in diesen Wiederaufbau oder in diese, muss man auch schon sagen, wir empfinden uns eher als Start-up, da mit reinzugehen und zu sagen, wir investieren da wirklich unsere Kraft, unser Wissen, unsere Zeit, das fanden wir total klasse. Und so konnten wir 6 der ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder gewinnen. Und haben aber auch zusätzlich zum Beispiel einen Weber aus Damaskus dabei. Der ist 2015 hierher gekommen und wir sind unglaublich glücklich, dass es den sozusagen hierher verschlagen hat. Und das ist ein toller Mitarbeiter. Wir haben einen Näher aus Aleppo. Wir haben eine Näherin aus Afghanistan. Und immer mit dieser Geschichte, die hier teilweise auch kontrovers diskutiert wurde, wo ich heute sage, wir können aus den eigenen Ressourcen diese Berufe gar nicht mehr sozusagen abbilden. Dieser Erosionsprozess ist schon viel zu weit fortgeschritten. Wir hatten es da nicht 5 vor 12, sondern 5 nach 12. Und wir hoffen jetzt durch dieses, ich denke, attraktive Unternehmen, ich sehe das an der Reaktion der Leute, die Begeisterung ist groß, vielleicht schaffen wir es wieder, auch junge Leute von hier dazu zu bekommen, da einzusteigen. Und das Tollste ist, einer unserer Gesellschafter, der hat 2 Söhne und einer der Söhne ist bei uns eingestiegen. Der ist gerade 25 geworden und der macht die Produktionsleitung. Und einfach toll, dass ein junger Mensch sich entscheidet, an der Stelle wirklich seine Kraft und Zeit zu investieren. Das freut uns natürlich sehr. Das ist ja schon mal ein super Zuspruch, den Sie da bekommen haben. Ein sehr gutes Feedback. Finde ich auch. Das haben Sie ja gerade auch schon so angesprochen, die Herkunft der Mitarbeiterinnen auch aus dem Ausland. Die bringen natürlich möglicherweise auch Know-how mit. Sie dass sie vielleicht auch, denke ich, Wissenstransfer abbilden können oder auch künftig gezielt Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter aus dem Ausland versuchen anzuwerben. Also das ist in Teilen tatsächlich so. Andererseits funktioniert es aber natürlich auch andersrum, dass unser Produkt erfordert ein gewisses Know-how. Das heißt, man muss in die Materie reinkommen. Was aber auf jeden Fall passiert und was uns wirklich Freude macht, also wir haben jetzt wirklich sehr viele kulturelle Einflüsse bei uns. Ja? Und was ich toll finde, wir verbringen die Frühstückspause und Mittagspause in einem gemeinsamen Raum. Das heißt, da reden alle miteinander, tauschen sich aus, wir essen mal syrisch und das ist irgendwie eine tolle Situation. Mhm. Also alle gewinnen dadurch. Das ist also schon klasse und das ist auch unsere Vorstellung von diesem Unternehmen. Denn wir empfinden uns als friesische Wollweberei einerseits. Unsere Marke Coastland ist aber europäisch angemeldet. Die Wolle kommt aus aller Welt, aber auch aus Deutschland. Also wir betrachten uns jetzt nicht als regionales Unternehmen, sondern da spielen wir wirklich schon auf verschiedenen Klaviaturen. Das führt zu der nächsten Frage, zu Ihrem Produkt. Gibt es einen Markt für unsere schnelle Modewelt, Textilwelt? Die Wolldecken sind hochwertig und im hochpreisigen Segment. Wer sind Ihre Abnehmer? Also unsere Wolldecken sind, sagen wir mal, wenn man sich den Markt anschaut, tatsächlich nicht hochpreisig. Sie sind sicherlich in einem Bereich, wo man sagen kann, absolut toll vom Preis her, was die Konkurrenz angeht. Wir wissen, wenn wir in den Luxusbereich reinschauen, gibt es Decken für enorm hohe Preise. Da sind wir wirklich am Boden geblieben und das ist auch unser Ziel, dass wir nicht nur, weil wir Manufaktur sind und klein sind, jetzt wirklich astronomische Summen verlangen. Das ist nicht unser Verständnis. Aber wir haben jetzt die Rückmeldung bekommen durch unsere Kunden, dass Wolldecken vielleicht bei einigen Altersklassen in Vergessenheit geraten sind. Aber wer eine Wolldecke hat und das betrifft immer noch viele Leute, weiß diese Qualität zu schätzen. Also der Wolldeckenmarkt existiert und da wir eine von zwei Wollwebereien in Deutschland sind, die webt und ausrüstet, also die komplette Decke bis zur Konfektionierung macht. Und es gibt natürlich viele Decken, die aus dem Ausland kommen, aber da sind wir super aufgestellt und haben das Gefühl, also hohe Qualität mit einer 1A Wolle ist also auf jeden Fall ein Thema. Einen großen Bestand an Wolldecken zu haben, hat sich in der Corona-Zeit ausgezeichnet. Also ich kenne auch viele Treffen draußen auf der Terrasse und man konnte jedem Gast eine Decke reichen. Also das hat dann schon ja, so ein bisschen Restaurantcharakter, wo sich alle dann einmummeln und dann doch noch ein Stündchen länger bleiben können. Und das hat ja natürlich jetzt die Zeit auch gezeigt. Darf ich dazu noch sagen, wir kommen ja in die nächste Situation, wo man sich fragen muss, wenn wir alle jetzt mal auf den Winter schauen und denken, wir reden über Energieeinsparung, also das muss man sich doch einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren uns daran gewöhnt haben, ich sage das jetzt mal, unsere 60, 80, 100, 120 Quadratmeter Wohnung auf gemütliche 21 Grad zu heizen. Und unsere Vorfahren wussten schon, den Körper warm halten ist die Devise, aber nicht jedes Zimmer heizen. Und diese ganzen unsäglichen Umstände, die uns gerade so auch das Leben schwer machen, werden uns sicherlich daran erinnern, dass das möglicherweise eine gute Option ist. Da sagen Sie was, Herr Gerdes. Um den Punkt mit den aktuellen Ereignissen aufzugreifen. Sie haben ja gerade angesprochen, die Energiekrise, durch die sind wir natürlich durch den Angriffskrieg auf die Ukraine gekommen. Und ich habe gelesen, dass Sie auch Decken in die Ukraine geliefert haben. Das ist natürlich ein ganz, ganz trauriger Anlass, dass es dazu gekommen ist. Haben Sie Rückmeldungen bekommen, ob die Decken dort Menschen erreicht haben oder über was für Organisationen ist das da gelaufen? Ja, natürlich haben wir die nicht nur als Rückmeldung bekommen, sondern wir haben, weil wir auch Spender hatten, die gesagt haben, wir möchten unbedingt, dass die Menschen dort in der Not mit Decken versehen werden. Die haben uns das sozusagen mit auf den Weg gegeben und haben gesagt, wir möchten nicht, dass es jetzt irgendwie dahin geht, sondern wir möchten, dass das wirklich da ankommt, wo der Bedarf auch ist. und wo die Not ist. Und wir haben dann glücklicherweise mit der Gemeinde Zetel nach vielen, vielen Versuchen, da unsere Decken hinzubekommen, haben wir dann mit einer benachbarten Spedition und Helfern und in Zusammenhang mit der Gemeinde, die auch sehr viel Medikamente rübergebracht hat, haben wir dann einen Weg gefunden, also direkt bis zur polnischen Grenze zu kommen. Von dort wurde umgeladen auf kleinere Fahrzeuge in die Ukraine und dann in ein Krankenhaus gebracht, das in einer Partnerstadt der Gemeinde Zetel ist. Und da haben wir sicherstellen können, dass die Decken genau dahin kommen, wo sie hin müssen. Das war uns natürlich auch ein Anliegen. Das ist ja schon sehr bemerkenswert, dass Sie so sozusagen als Newcomer in der Gemeinde schon so viel Kräfte bewegen konnten. Und das zeigt auch, wie viel in so einem kleineren Ort auch möglich ist, was da alles so in Gang gesetzt wird. Das meinte ich ja eingangs. Also für uns, wir sind jetzt gerade aus Bremen hier rüber gesiedelt, für uns ist das wirklich beeindruckend, wie viel Energie da freigesetzt wird, wie viele Initiativen und Aktivitäten es gibt und wie viel Hilfsbereitschaft. Mhm. Also da sind wir total glücklich drüber. Wir haben am Anfang ein bisschen zurückgestellt, dass Sie ja nicht aus der Branche kommen, aber da würde ich gerne noch mal so ein bisschen nachhaken zu Ihnen als Person. Also Sie kommen ja nicht aus der Branche, beziehungsweise Textilmaschinen, haben Sie ja schon Ihre Wurzeln. Aber wie haben Sie sich da eingearbeitet? Wie eignen Sie sich Wissen an? Wahrscheinlich sprechen Ihre Mitarbeiter, die aus Damaskus oder Aleppo oder so kommen, für Sie wahrscheinlich noch sowas wie eine Fremdsprache, oder liege ich da falsch? Nee, Sie müssen sich das vielleicht anders vorstellen. Also ich war zwar in meinem ersten Berufsleben Werkzeugmacher und das lag daran, dass wir zu Hause einen Betrieb hatten für zerspannende Werkzeuge und ich war als einziger Sohn geradezu prädestiniert, das mal zu übernehmen. Habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich interessanterweise noch ein paar andere Talente hatte, die gingen in Richtung Design und Bildhauerei. Und dann habe ich mich auf diesen Weg gemacht und habe mein ganzes Berufsleben eigentlich mit diesen Schwerpunkten auch verbracht. Einer meiner Schwerpunkte war auch tatsächlich Innovation. Ich habe 15 Jahre lang, teilweise auch gemeinsam mit meiner Frau, viele Jahre Unternehmen beraten, gerade den Mittelstand, wie man, wenn sich Märkte verändern und die eigene Unternehmenssituation in eine Art Sackgasse gerät, wie man sich im Bereich der kreativen Industrien nochmal aufladen kann, um vielleicht neue Märkte zu erschließen oder sich ganz neu zu erfinden. Und das schult natürlich enorm, wenn es darum geht, Perspektiven zu entwickeln, die in scheinbar toten Märkten, wo man sagt, also das ist hier verloren, das können wir aufgeben, das kann das Ausland besser. Da nochmal Perspektiven zu entwickeln, das ist jahrelang mein Thema gewesen. Und das ist für unser Unternehmen natürlich genau die Frage. Wir können ja nicht einfach irgendwie Wolldecken machen. Damit kommen wir nicht weit. Ich finde das jetzt einen total spannenden Lebensabschnitt, den Sie da gerade ins Spiel gebracht haben. Sie haben also selber im Bereich Innovation beraten. Was haben Sie denn da genau beraten und was haben Sie mitgenommen? Und es ist natürlich etwas anderes, wenn man sozusagen außen als Experte steht. Wir bei der IHK stehen natürlich auch so als Experten an der Seite der Unternehmen, als wenn man selber dann sagt, okay, ich mach's selbst. Wie haben Sie diesen Perspektivwechsel erlebt? Also für mich ist das eigentlich kein wirklicher Perspektivwechsel, ehrlich gesagt, weil in den letzten 20 Jahren ging es tatsächlich immer darum, die Perspektive von Unternehmen zu übernehmen, um zu sagen, wo hakt es gerade, wo sind aber vor allen Dingen die Potenziale. Und mein Credo war immer vom Markt her denken. Das heißt, wenn man die Veränderung in den Märkten, und das ist letztendlich auch die Veränderung in der Welt, und damit meine ich nicht nur technologische Veränderungen, sondern vor allen Dingen auch soziale oder ökologische, und wir befinden uns mitten in so einer Veränderungsphase, wenn man die versteht und daraus ableiten kann, was man für Perspektiven in diesem Unternehmen hat, dann findet man natürlich auch die Wege, sich mit seinem Wissen, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit dem ganzen, mit dem Erfahrungsschatz wieder neu auszurichten. Und diese Fragestellung ist zwar von Branche zu Branche unterschiedlich, die ist aber vom Prinzip her immer gleich, dass man sagen muss, der nächste Schritt ist möglicherweise nicht einfach die Fortsetzung aller bisherigen, Vielleicht geht es einfach rechts oder links straight up. Die hatten es ja schon erwähnt, dass Zetel eine alte Webereikultur hat. Wie lassen sich die Traditionen heute nutzen? Wie kann das Erfahrungswissen aus der Vergangenheit gerettet werden? Ja, das interessiert uns tatsächlich sehr, wie wir das schaffen können, weil wir haben einerseits eine sehr lange Tradition im Bereich Weben. Ich denke aber, dass wir heute Produkte brauchen, die anderen Anforderungen gerecht werden, als das vielleicht vor 10, 50, 100 Jahren der Fall war. Das heißt, es ist interessant, nach hinten zu schauen. Wir haben zum Beispiel die Musterbücher der alten Webereien leihweise bekommen, um mal zu sehen, was ist denn die Tradition in dem Bereich. Und gleichzeitig fragen wir uns natürlich viel stärker, wie sehen die Perspektiven für die nächsten 5 oder 10 oder 15 Jahre aus? Was können wir aus der Wolle machen? Und da haben wir interessanterweise von Anfang an, und das basiert dann auch aus der, auf der Erfahrung, von der ich eben berichtet habe, wir haben uns sehr schnell klar gemacht, Wolldecken, das ist ein super guter und substanzieller Bereich für uns. Aber wir hatten die Absicht, nicht als Lohnweberei für andere Marken zu arbeiten, sondern wir haben von vornherein gesagt, wir haben nur eine Zukunft, wenn wir als Herstellermarke produzieren und uns auch vermarkten. Deswegen die friesische Wollweberei mit der Marke Coastland produziert nur für sich selbst und nicht für andere. Wir können uns in Deutschland keine Lohnweberei leisten. Damit gehen wir garantiert unter. Das heißt aber, wenn man einmal webt und tolle Gewebe herstellt und die Ausrüstung, das heißt die Veredelung macht, dann kann man auch von dem Bereich Wolldecken oder Kissen in den Bereich Fashion gehen und sagen, wir machen auch tragbare Sachen. Westen, Schals, Mützen, was auch immer. Denn das ist das Tolle an unserem Material. Wenn es einmal gewebt und ausgerüstet ist, dann können Sie sich viel mehr vorstellen als Wolldecken. Und wir haben in einer dritten Sparte gesagt, wir wollen später Fabrics machen. Das kann sein, dass wir für den Interior-Bereich Stoffe weben, die dann im Raum verwendet werden als Schallschutz oder die wir als Möbelbezüge verwenden. Aber wir haben auch einen Teil unserer Maschinen eingelagert und noch nicht aufgebaut, der aus der Wolle ein Vlies macht. Und da haben wir direkt nach Gründung auch Kontakt zum Wissenschaftsministerium in Niedersachsen aufgenommen, weil wir gesagt haben, wenn wir diesen Teil wieder aufbauen, sobald unser, sagen wir mal, Kerngeschäft Weben steht, dann möchten wir gerne mit der Wolle auch Dinge machen, die in den Bereich Isolierung gehen, Dämmung, Verpackung und was auch immer. Dazu haben wir auch die Maschinen und würden dann gerne mit Hochschulen arbeiten. Und das ist natürlich unser Ansatz zu sagen, lasst uns doch aus der Wolle, die wir haben, und das weiß jeder, der gerade seinen Urlaub an der Küste verbringt, also wir haben eine ganze Menge davon, lasst uns doch daraus intelligente Produkte für die Zukunft machen. Denn das Material ist extrem nachhaltig, hat super Eigenschaften. Tolles Statement und auch eine tolle Perspektive. Ja, wir freuen uns auch drauf. Ja. Und dann sagen Sie auf jeden Fall Bescheid, Herr Gerdes, wenn Sie soweit sind, ob wir noch unterstützen können. Gerne. Sie hatten es auch vorhin schon angedeutet, Sie beziehen die Wolle aus der ganzen Welt, aber Sie haben auch Schafe als Lieferanten in der Region. Mhm, ja. Wo sind die? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt für uns, weil ich habe jetzt keine Wolldecke mitgebracht, ne, wäre jetzt hier auch im Studio vielleicht ein bisschen schwierig, aber wenn Sie in eine Wolldecke mal reingreifen, die so eine Feinheit hat wie unsere zum Beispiel mongolischen Wollen, dann sind Sie sofort begeistert von der Feinheit. Ja? Und viele fragen aber, Sie machen die doch sicherlich aus den Schafen, die hier auf den Deichen rumlaufen, weil viele wissen natürlich nichts von Wolle und da muss ich immer sagen, nein, eigentlich nicht, weil die Schafe auf den Deichen sind in der Regel heute Fleischrassen, die von der Feinheit der Wolle eigentlich nicht zu gebrauchen sind. Wir haben dennoch in Deutschland Wollen, also deutsche Merino-Wollen, die sind wirklich toll im Griff, etwas gröber als die Sachen, die vielleicht aus Australien, Neuseeland oder der Mongolei oder Südamerika kommen. Aber wir haben versucht, durch ein bestimmtes Produktsegment, das wir Native nennen, das heißt, wir verwenden dort nämlich regionale Wollen von hier, kombinieren die aber mit feineren Wollen. Weil das Verrückte ist, die Leute wollen die Wolle von hier, wollen Nachhaltigkeit und Regionalität. Wenn sie aber reingreifen und fühlen die feine Wolle, dann nehmen sie halt die feine. Und da ich nicht aus der Wolle komme, war mein erster Gedanke, da müssen wir eine Brücke bauen. Und jetzt machen wir Decken, die quasi zwei Decken in einer sind. Sie haben außen, zum Beispiel für den Garten, fürs Wohnmobil oder so, haben Sie eine robuste Wolle, die von hier kommt. Und innen drin eine wunderbar weiche Wolle, in die Sie sich selber reinlegen, die Hautkontakt haben kann, die wirklich weich ist. Und das ist natürlich ein tolles Thema, um mindestens schon mal die halbe Decke mit nachhaltiger Wolle von hier auszustatten. Schade, dass wir hier im Hörbereich sind und keiner draußen von den Zuhörerinnen jetzt ihre leuchtenden Augen sehen konnte. Das ist auch irgendwie so ganz kuschelig, wie Sie das erzählen. Das ja, Sie müssen das fühlen. Selber ausprobieren, dann wissen Sie, was ich meine. Genau, Sie hatten das Thema Nachhaltigkeit eben auch schon erwähnt. Hier haben Sie Berechnung angestellt zu den Bilanzen, Transportbilanz und die natürlich lebenszyklusbezogene Wiederverwendung alter, gebrauchter Maschinen. Das ist ja auch positiv. Ja, also wenn Sie das jetzt auf die Maschinen, wir könnten das natürlich auf alle Bereiche jetzt übertragen, dass wir uns letztendlich, und das werden wir auch machen, fragen, wo können wir nachhaltiger werden? Das ist natürlich nicht nur eine Frage der Maschinen, das ist auch eine Frage des Rohstoffs, das ist auch eine Frage der sozusagen Stoffkreisläufe. Und ich muss Ihnen sagen, als ich Design studiert habe, habe ich in Münster die erste theoretische Diplomarbeit gemacht. Also ich habe mich da nicht so sehr im Produktbereich auf dreidimensionale Sachen gestürzt, sondern mich hat eher die soziale Frage interessiert, wie kommen wir zu nachhaltigen Produkten? Und da war der Begriff der Produktlinienanalyse schon gängig, dass man nämlich gesagt hat, eigentlich muss man auf allen Ebenen des Produktzyklus nachfassen und fragen, wo kommen die Materialien her, wie viel Energie wird in den einzelnen Produktionsbereichen verbraucht. Und das wirklich von Anfang bis zum letztlichen Ende eines Produktes, auch wenn das mehrere Zyklen hat. So, das ist natürlich langfristig unser Thema, dass wir sagen, wir haben ein tolles Ausgangsprodukt, also es gibt wenige Stoffe, die so von Natur aus und per se so nachhaltig sind wie Wolle. Die wächst auf dem Rücken der Schafe. Und wenn Sie zum Beispiel Wolle vergraben, dann fermentiert die und die wird ja auch als Dünger verwendet. Also wird einfach überschüssige Wolle wieder in die Erde oder auf den Waldboden gebracht. Also ein unglaublich tolles Material. So, und da stellt sich uns die Frage im ganzen Produktionsprozess, können wir langfristig hier und da noch optimieren, um noch besser zu werden? Aber wir sind mit der Wolle von vornherein schon sehr gut aufgestellt. Und nochmal die Frage, wie waren die Reaktionen in der näheren Umgebung, Öffentlichkeit, als Sie Ihre Idee publik gemacht haben? Ja, das hatte ich schon angedeutet. Wir waren unglaublich begeistert, teilweise also schon auch emotional wirklich ganz berührt, wie viel Zuspruch man bekommt, weil man selber denkt, ja, ehrlich gesagt, wir versuchen das jetzt und es gibt auch viele Unkenrufe vorher, die sagen, das kann eigentlich nichts werden. Man bekommt da nicht allzu viel Zuspruch von so einer betriebswirtschaftlichen Seite. Und das geht sogar so weit, dass wenn man so etwas macht, man feststellt, dass man zum Beispiel in die Förderkulisse, die wir heute haben, in den Bundesländern überhaupt nicht reinpasst. Also Sie können heute als Start-up, das vielleicht im Digitalisierungsbereich unterwegs ist und irre Skalierungen prognostiziert, da können Sie viel mehr Unterstützung bekommen als in unserem Fall. Also wir sind streng genommen nicht förderfähig, weil wir alte Maschinen kaufen, eine alte Firma wieder aufnehmen. Und da muss ich schon sagen, wenn Sie jetzt ein halb chaotisches Lager bauen für 2 Millionen und 20% übernimmt das Land Niedersachsen und der Minister eröffnet feierlich, 2 Arbeitsplätze entstehen, ist schon toll, finde ich auch gut, aber bei uns arbeiten 12 Leute, wir sind unterm Radar. Da müsste man sich doch mal überlegen, ob das, was wir gerade tun, nicht wirklich mal jetzt mit Perspektive auf das, was in den nächsten 10, 20 Jahren noch passieren muss, nicht wirklich ein Thema ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so weitermachen können. Arbeitsplätze gehen verloren, Unternehmen gehen verloren, Know-how geht verloren. Das finden wir alles akzeptabel, ja, und machen auf der anderen Seite die Förderprogramme für vollkommen andere Themen, wo man sagt, die sind natürlich auch zukunftsfähig, aber da entsteht vielleicht ein Bruchteil der Arbeitsplätze. Das, finde ich, sollte man nochmal kritisch diskutieren. Das nehmen wir auch auf und das Land hat ja auch nochmal vielleicht eine Lernkurve und das braucht solche Anregungen und Hinweise, weil sich das zum Teil ja auch beißt, einerseits Nachhaltigkeitsziele als Querschnittsziele zu definieren und dann Lebenszyklusgedanken nicht zu beachten und dass gerade wenn gebrauchte Maschinen, ich weiß, was Sie meinen, dann nicht gefördert werden. Ja, also ich denke, da ich ja selber auch schon mal Teil der Wirtschaftsförderung war als Geschäftsführer einer landeseigenen Gesellschaft in Bremen, ist mir die Problematik völlig vertraut. Und ich sage mal, jedes Jahrzehnt hat auch seine Perspektiven und Sachzwänge. Aber ich glaube, wenn wir heute feststellen, dass wir enorm viel Substanz verlieren im Bereich Wissen, Unternehmen, Arbeitsplätze und wir kommen dazu, dass das doch erhaltenswert ist, dann brauchen wir auch Mechanismen, dieses Erhalten zu erleichtern. Also da bin ich schon sicher, da müssten wir nochmal ran. Das ist wahrscheinlich nicht so im Vordergrund gewesen in der Vergangenheit. Und das ganz offensichtlich nicht. Ja, Sie haben ja von Ihrem Zuspruch oder auch von den Unkenrufen gesprochen. Jetzt sind natürlich die ersten Produkte am Markt und ich hatte mit Ihrer Frau telefoniert, die ersten Landpartien, die ersten Messen sind verstrichen, wo Sie Ihre Produkte auch präsentiert haben. Wie kommen dann jetzt Ihre Produkte selbst bei den Kunden und Kundinnen an? Naja, jetzt bin ich natürlich ein bisschen gefährdet, mich selber hier über den grünen Klee zu loben, aber ich glaube, da sind wir, sagen wir mal, selbstkritisch und auch dann letztendlich doch objektiv genug sagen zu können, die drei Landpartien waren für uns ein ganz toller Test. Wir haben einfach erlebt, dass Wollen, die unbehandelt sind, also keine Chemie abbekommen, wo sie das reine Merino-Schaf sozusagen nachher noch in der Hand haben, in der Qualität und in der Ausrüstung, so wie wir es machen, einfach einen tollen Zuspruch hat. Dann haben wir diese Bandbreite von Produkten, also von den naturbelassenen über die regionalen Wollen bis zu den Produkten, die wir Salted nennen. Das ist unser Claim, Salted Mind, Amazing Wool. Das heißt, wir kommen nicht von der Tradition. Wir sind nicht die Wollweberei, die seit 1240 in der 20. Generation unterwegs ist, sondern wir sind ganz neu. Wir sind ein Start-up und wir wollen diese Mentalität, die wir hier auch mit unserem Markennamen verbinden, dass man hier an der Küste immer im Hier und Jetzt das Richtige tun muss, situativ wirklich Sachen mit Zukunft machen muss. Das wollen wir in diesem dritten Bereich machen. Da machen wir zum Beispiel traditionelle Sachen wie Waffelpiquet oder ein Fischgrat, machen das aber so etwas anders, dass Sie genau wissen, so haben Sie das noch nicht gesehen. Und dann macht diese Verbindung aus etwas Vertrautem und etwas Neuem einfach Spaß. Und da kriegen wir einen tollen Zuspruch drauf und haben gerade gestern zusammengesessen mit unseren Partnern und haben gesagt, diese drei Testphasen auf den Landpartien waren zumindest für ein bestimmtes Kundensegment. Das sind Leute, die gerne sich mit hochwertigen Sachen beschäftigen, denen es also um Manufakturqualität geht. Also da haben wir einen tollen Zuspruch bekommen. Und jetzt bauen wir gerade unser Vertriebskonzept auf und suchen Händler, die wirklich als Markenbotschafter dieses Produkt und unsere Firmenphilosophie unterstützen. Und auch da haben wir das Gefühl, das funktioniert toll. Also ich habe die berechtigte Überzeugung aus diesen letzten Wochen und Monaten, die Menschen freuen sich, dass es einfach wieder ein Produkt gibt, das nachhaltig ist, das eine tolle Qualität hat, das von hier kommt. Man kann sich bei uns ansehen, wie die Leute arbeiten, wie das entsteht. Und ich glaube, bei uns merkt man auch, dass es diesen wirklichen Team-Spirit gibt. Alle sind stolz auf das, was wir machen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen dann selber zu den Landpartien, auch wenn es ein bisschen weiter weg ist, und sehen sozusagen ihre eigene Firma, ihre eigenen Produkte. Und daran sieht man einfach, das ist schon insgesamt eine tolle Stimmung. Ja, wir sind ja im Bereich Innovationspodcast und Sie hatten gerade angesprochen, dass es für Sie so eine Testphase ist und ich würde gerne mal auf diesen Prozess auch nochmal zu sprechen kommen. Das ist jetzt für Sie, die Landpartien waren eine Testphase und Sie haben ja selber Design studiert und Sie sind lange im Innovationsbereich tätig. Die Manufaktur ist natürlich noch nach traditionellen Maßstäben, weil die Maschinen so arbeiten. Aber haben Sie denn neue Prozesse etabliert? Sowas wie, ich denke so an Design Thinking, wo man den Kunden einbezieht, wo man alles nutzerorientiert macht, wo man Testphasen hat und sofort wieder, also nicht das perfekte Produkt an den Markt gibt, sondern wieder zurückrudert und sagt, okay, wir machen da nochmal kleine Veränderungsschritte. Gibt es sowas bei Ihnen? Ja, ich denke, das kann man auch in dieser frühen Phase schon sagen, dass es das gibt, weil Also unsere Überzeugung war vom ersten Moment an, wenn wir diesen Neuaufbau machen, sollten wir nicht dem Markt und den Kunden suggerieren, wir springen hier aus der Kiste und sagen einfach, wir sind fertig. Wir suggerieren sozusagen nicht, eine etablierte Marke zu sein, sondern auch unsere Internetseite setzt ganz bewusst darauf, dass das so eine Art Expeditionsseite ist. Ich habe intern immer gesagt, das ist bei uns so, als wie die Polarstern, die unterwegs ist und man verfolgt jeden Tag, was passiert denn da. Und wenn einen das interessiert, dann weiß man, das Ganze ist sozusagen ein stufenweiser Prozess. Und so betrachten wir das bei uns auch. Und deswegen öffnen wir grundsätzlich die Tür für Kunden. Also wir wollen ja nicht nur Wolldecken produzieren und später andere Produkte. Wir wollen auch, dass die Menschen verstehen, was wir da für einen Kulturschatz haben, dass wir weben können, ausrüsten können. Deswegen ist die Tür immer geöffnet. Dann kommen Leute zu uns, die begeistert sind und sagen, können Sie auch dies, können Sie das, kann ich das bekommen, machen Sie auch Sonderanfertigungen. Da sind wir also schon sehr in einem starken Dialog mit unseren Kunden und da entstehen natürlich ganz witzige Sachen. Dinge, die wir vorher nie gemacht haben, aber jetzt eben machen. Und das ist vielleicht so ein Beispiel, an dem man festmachen kann, wir legen nicht nur einfach Ware hin, weil wir die so machen, sondern da sind wir in einem ganz offenen Prozess. Und das, was ich eben angedeutet habe, und das ist für mich einfach interessant, langfristig natürlich zu sehen, was können wir aus Wolle machen, was uns möglicherweise in Bereichen, wo wir heute Kunststoffe, geschäumte Materialien verwenden, wo wir einfach mit den Ressourcen, die da sind, weil die Schafe haben wir hier, die sind Deichschutz. Die würde man, wenn man die Wolle nicht braucht, deswegen nicht abschaffen, sondern wir haben die Wolle sowieso. Mhm. Und im Moment wird diese Wolle phasenweise nicht verwendet, entsorgt oder als Dünger verwendet. Ja, das ist alles schon sehr kritisch. Und da sind unsere Wollhändler natürlich auch hinterher zu sagen, möglicherweise kriegen wir da auch wieder einen Dreh rein, dass dann die Schafe auf dem Deich mal keine Fleischrassen sind. Und wir haben zum Beispiel im Januar hier an der Weser bei einer Schäferei, die 750 weiße Merino-Schafe hat, nochmal 2 Tonnen Wolle gekauft, die wir in unsere Produkte einbauen. Wir haben auch eine schöne friesische Decke und da kommt dann die Weserwolle rein. Mhm. Ja? Aber das sind alles Prozesse, die, finde ich, sind noch sehr offen. Das entwickelt sich jetzt alles. Und das ist natürlich meine Überzeugung, nicht statisch etwas zu realisieren, was man sich vorher ausgedacht hat, sondern diesen Markt wirklich zu verstehen und das in einem dialogischen Prozess mit seinem Markt und Kunden dann auch zu entwickeln. Ich glaube, das gelingt uns ganz gut. Das ist ja auch etwas, was man dann auch generalisieren kann auf andere Unternehmen, dass man eben mit so einem Salted Mind oder einem Open Mind an die ganzen Prozesse rangeht und offen ist, etwas Neues zu lernen, sich zu verändern. Ist, wenn ich das sagen darf, vielleicht unsere einzige Chance, wie wir altes Wissen sozusagen in aktuelles übersetzen können. Das ist ja ein Transformationsprozess. Deswegen betrachte ich unsere Firma auch nicht als museale Bude mit alten Maschinen. Wir haben zwar alte Maschinen, aber ich denke, unsere ganze Ausrichtung ist alles andere als museal. Ich habe den Fingerzeig gerade schon verstanden. Im Vorgespräch hatte ich gesagt, das klingt so ein bisschen nach Museumsdorf Kloppenburg und bin aber dann sofort eines Besseren belehrt worden. Herr Gerdes, bevor wir zu unserer traditionellen Abschlussfrage kommen, noch eine Frage an Sie. Wenn Sie so einen Wunsch frei hätten, welcher wäre das denn? Ja, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich mir natürlich jetzt im Moment vielleicht nach einem Jahr intensiver Arbeit, die wirklich unser ganzes Team geleistet hat, würde ich mir wünschen, dass unsere Rahmenbedingungen nicht ganz so schwierig sind. Also Corona und Ukraine-Krieg und Gasengpässe und all das machen einem das Leben schon extrem schwer. Aber was soll man sich wünschen, ne? Wir müssen mit der Situation umgehen, die da ist. Aber ich würde mir für die Zukunft, wenn wir aus all diesen Krisen vielleicht wieder rauskommen, schon wünschen, dass wir ein besseres Verständnis dafür bekommen, dass wir nicht nur in Abhängigkeit geraten, wenn wir Dinge abgeben, aufgeben, sondern für mich ist auch das Thema, die Frage der Unfähigkeit ein Riesenthema. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in einem hochzivilisierten Land leben, in dem wir elementare Dinge, die uns begleiten, wie zum Beispiel Kleidung, einfach nicht mehr selber herstellen können. Für mich ist das unvorstellbar, So wie andere sich vielleicht darüber gewundert haben, dass wir gar kein Toilettenpapier mehr herstellen. Oder keine Masken oder keine Halbleiter oder keine Batterien. Also ich frage mich, wie viel wollen wir noch preisgeben, bis wir mal merken, das ist auch unser Kulturwissen, das wir nicht preisgeben sollten. Also mein Wunsch wäre, dass wir nach diesem, muss ich schon sagen, sehr freien Markt doch auch noch mal denken, wo sind die Schmerzgrenzen? Ja, vielen Dank, Herr Gerdes. Dann kommen wir jetzt mal zu unserer Frage, die eigentlich auch einen ganz guten Bogen dazu schließt. Wenn es eine Zeitmaschine gäbe, also stellen Sie sich vor, es gäbe eine Zeitmaschine, bei welcher Erfindung der Welt wären Sie gerne dabei gewesen, um dem Erfinder oder vielleicht auch der Erfinderin über die Schulter zu sehen? Also das habe ich mir tatsächlich, wenn ich darüber nachdenke, ich habe unendlich viel über Innovationen und Erfindungen gelesen und bin jedes Mal vollkommen platt, wie man aus dem Status quo heraus etwas völlig Neues entwickeln kann. Also ich könnte wahrscheinlich jetzt 20 Beispiele nennen, aber es gibt eins, das mir wirklich am Herzen liegt. Mich interessieren ja nicht so sehr technische Innovationen, sondern eher die sozialen Aspekte. Und ab und zu mache ich mal eine Auszeit in einem Kloster mit Freunden. Und das Verrückte ist ja, dass die Zeitrechnung in den Klöstern ursprünglich mal die Horen waren. Und je nach Jahreszeit waren die Stundeneinteilungen flexibel zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Und irgendwann haben wir es geschafft, über die Erfindung der Uhr die Zeit neu zu takten. Und das, wenn ich jetzt an soziale Innovationen denke, ist für mich die Frage, wie man das geschafft hat, in dieser Zeit damals zu sagen, also wenn der Glockenturm bimmelt, geht's los. Egal wie man sich fühlt, ob man noch müde ist oder eigentlich eine Stunde später losgezogen wäre. Und ich denke, unsere ganze Industrialisierung, unsere ganze Gesellschaft wäre ohne diese Zeitmaschine, die Zeitmessung gar nicht denkbar. Und wenn ich so sehe, wir haben alle unser Smartphone, jetzt sind wir sogar schon auf die Hundertstel Sekunde genau alle synchronisiert. Und das hat halt irgendwann mal angefangen. Da wäre ich gern dabei gewesen, wie diese Diskussionen stattgefunden haben. Also das hätte mich wirklich interessiert und da habe ich auch schon viel zu gelesen. Das ist super spannend und irgendwie gab's dieses, wurde hier auch schon mal von jemandem, von einem Gast auf die Uhr hingewiesen bei der, ich glaube es war sogar mein Kollege Peter Hinlein, 1492 in Nürnberg. Ah, sehr gut. Ja, genau. Wir sind alle synchronisiert darüber und das ist nicht immer so gewesen. Ja, die Zeit lief auch hier wieder. Dank der frühen Erfindung. Wir müssen jetzt leider wieder zum Abschluss kommen und wir haben wieder viel gelernt und ganz, ganz vielen Dank. Wir haben natürlich viel darüber gelernt, dass Innovation sich eben nicht immer nur auf die noch nie dagewesenen Dinge beziehen muss, sondern eben auch mal ein altes Gewerk im neuen Kontext auch innovative Wirkung erzeugen kann, wie man das dann weiterführen kann, um das Wissen auch zu behalten. Und wenn es Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Spaß gemacht hat, dann folgen Sie uns und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn Sie selber eine innovative Entwicklung gemacht haben oder so jemanden kennen, der Lust hat, in unserem Podcast für die Region darüber zu berichten, dann melden Sie sich gerne bei uns. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, hier sein zu dürfen. Und ich möchte gerne alle, die sich für das Thema interessieren und die mal eine Wollweberei von innen sehen wollen, einladen, uns in Zetel zu besuchen, in der Weberstraße, oder sich vielleicht mal unsere Internetseite anzusehen unter www.coastlandwool.de. Und wir freuen uns über jeden Interessierten oder jede Interessierte und jeden Besuch. Danke. Tschüss.